Das Hörspiel am Dienstag. Sieben Zeilen. Doch. Doch, das reicht. Warten Sie. Einen Moment. Wir verabschieden uns von unserem Sohn und Mitschüler. Ein Samen, der niemals hätte sprießen sollen, kehrt in die Tiefen der Erde zurück. Kehrt in die Tiefen der Erde zurück. Haben Sie es? Das waren nur 5 Zeilen. Ja, dann eben nur 5. Ach so, 6 kosten das Gleiche. Verstehe. Gut, dann fügen Sie noch ein Ruhe in Frieden. Ja, am Ende. Morgen ist gut. Doppelrand auch. Nein. Auf keinen Fall ein Kreuz. Ich hatte mich auf den Dachboden geschlichen und kramte nach dem alten Gewehr meines Vaters. Mein Vater war eigentlich nicht mein Vater, denn irgendwann war er einfach auf und davon. Für den Tod per Kopfschuss hatte ich mich aus rein statistischen Gründen entschieden. Die Trefferquote liegt bei 99%. Was ich dabei vernachlässigte, 99 ist nicht 100. Coconut Hero. Hörspiel von Elena von Sauken. Musik Richard Bargel. Regie Christoph Pragua. Hallo. Hören Sie mich? Ich kann leider nichts sehen. Es ist sehr hell hier. Ich heiße Mike Tyson. Nein. Nicht der Boxer. Wir haben nur den gleichen Namen. Ich bin gerade erst angekommen. Aus Faintwill. Hey! Sie können mich nicht auf die Erde zurückschicken. Ich hab mich erschossen. Das überlebt man nicht. Scheiße. Der Himmel war also doch kein Himmel. Und der leuchtende Engel nur die grelle Deckenbeleuchtung im örtlichen Krankenhaus. Irgendwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Entschuldigung, Herr. Pfarrer Harris. Oder einfach nur Harry. Kann ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich, mein Junge. Jesus wurde er an diesem Kreuz aufgehängt. Ja. Aber am nächsten Tag kam heraus, dass er gar nicht tot war, oder? Zuerst war Jesus schon tot. Doch am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und kann so eine Wiederauferstehung auch anderen Leuten passieren? Leider nicht. Dann denken Sie also, es ist Gott, der entscheidet, wann wir sterben. Unser Schicksal liegt in Gottes Händen. Aber keine Sorge, du bist jung. Du hast mit Sicherheit noch ein langes Leben vor dir. Hi, Mom. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Hallo, Mike. Das kommt davon, wenn man mit Waffen spielt, Mike. Was zählt? Du weißt, dass man das nicht tut, oder? Auch wenn sie nur mit Platzpatronen geladen sind. Nicht wahr, Herr Doktor? Was zählt, ist, dass Mike diesen schrecklichen Unfall nahezu unbeschadet überlebt hat. Ja, natürlich. Die Sache bleibt unter uns, nicht wahr? Nicht, dass noch jemand denkt, ich hätte ein geheimes Waffenlager auf dem Dachboden. Ich meine, Sie wissen ja, wie schnell die Leute reden. Ich weiß, wie schnell Frauen reden. Mike, ich glaube, es ist Zeit für uns zu gehen. Entschuldigung, aber Sie können Ihren Sohn unmöglich heute schon mit nach Hause nehmen, Mrs. Tyson. Wir warten noch auf die Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Ich will ihn ja gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich bringe ihn jetzt zur Schule. Wie bitte? Heute ist erster Schultag schon vergessen. Was soll er denn hier herumliegen? Gucken Sie ihn an, es geht ihm gut. Mrs. Tyson, Das ist unverantwortlich. Ich kenne meinen Sohn, Herr Doktor, ja? Mit ihm ist alles in Ordnung. Mike, ich warte draußen. Ja, Mom. Mrs. Tyson, das ist unverantwortlich. Ich hasse diese eingebildeten Typen. Hat er dich etwa die letzten 16 Jahre großgezogen? Allein großgezogen? Nein! So, da wären wir. Aber Mom, ich... Beeil dich, du kommst schon zu spät. Aber ich fühle mich nicht gut, Mom. Das ist nicht meine Schuld, Mike. Steig jetzt bitte aus. Auf der Stelle. Und nimm den Verband ab, das sieht lächerlich aus. Achtung! Mike Tyson-Alarm! Bringt eure Ohren in Sicherheit! Na, Iron Mike, bereit für einen Kampf? Als ich geboren wurde, hieß ich Mike Burger. Doch nachdem mein Vater weggegangen war, gab mir meine Mutter ihren Namen, Tyson. Sie wollte nicht jedes Mal, wenn sie mich sah, an meinen Vater denken müssen. Dass jetzt allerdings alle Leute an einen schwarzen Schwergewichtsboxer denken, wenn sie mich sehen, ist auch nicht gerade angenehm. Siehst ein bisschen schlapp aus. Bist du nicht in Form, was? Mom, ich bin wieder da. Mom? Du musst Mike sein. Ich heiße Steven und bin hier, um dir zu helfen. Helfen? Besser gesagt, um Ihnen beiden zu helfen. Was meinen Sie? Das Krankenhaus hat uns über die Situation informiert. Einfach so? Ich sage an dieser Stelle immer, der Datenschutz schützt Daten, wir schützen Menschen. Mike, wir haben in den letzten Monaten eine Reihe von, sagen wir, Unfällen registriert. Ja, Mike ist 16 und Jungs sind ja auch ein bisschen wilder in diesem Alter, nicht wahr? Das mag ja sein, aber während der letzten 6 Monate hatte Ihr Sohn... Ja, eine gebrochene Rippe, eine Lebensmittelvergiftung, eine Gehirnerschütterung, einen Kreuzbandriss, ja, noch eine Gehirnerschütterung und eine Luftröhrenkrankheit. Sie haben keine Kinder, oder? Wie bitte? Sie haben keine Kinder. Stimmt doch, oder? Sie sind glücklich verheiratet, kinderlos. So einer sind Sie doch nicht, wahr? Mrs. Tyson, es gibt nichts, wofür Sie sich schämen müssen. Schämen? Um Mike wieder etwas mehr Halt zu geben, schlagen wir vor, dass Ihr Sohn, dass du, Mike, an einer lebensbejahenden Maßnahme teilnimmst. Sie wollen, dass Mike eine Therapie macht, habe ich Sie richtig verstanden? Es spielt keine Rolle, wie wir es nennen. Was zählt, ist, was es tut. Das Programm besteht aus Gesprächen mit einem Psychologen und einer Bewegungstherapie. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist, wenn sich das hier herumspricht? Danke, aber ich glaube, ich brauche diese Maßnahme nicht. Ich verspreche Ihnen. Keine Unfälle mehr. Sehen Sie, keine Unfälle mehr. Offen gestanden liegt die Entscheidung nicht in meiner Hand. Das ist eine Verordnung des Jugendamts. Mrs. Tyson, wenn Sie Mike bei sich behalten wollen... Sie wollen, mich erpressen? Ja? Glauben Sie wirklich, Ihr beschissenes Jugendamt weiß besser als ich, wie ich meinen Sohn zu erziehen habe? Glauben Sie das wirklich? Denken Sie, in Ihren Händen wird er zum Musterschüler oder was? Mom, bitte beruhig dich. Mrs. Tyson, in diesem Ton können wir unmöglich weiterreden. Ja, das ist wunderbar. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Wiedersehen. Mom, hör auf. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache diesen Kurs. Oder was auch immer es ist. Hey, Jesus. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Ich muss so schnell wie möglich sterben. Ich bin mir sicher, du verstehst das. Ich meine, nicht so wie du. Keine Wiederauferstehung oder so. Ich verlasse mich auf dich. Gute Nacht. Betest du? Nein. Wieso? Du weißt doch, dass das gefährlich ist. Die Leute, die bei diesem Religionswahnsinn mitmachen, das sind die gleichen, die dann mit Flugzeugen in Hochhäuser fliegen. Das weißt du doch, oder? Ja. Ja, dann ist ja gut. Und wenn du über irgendetwas reden willst, dann kommst du einfach zu mir, ja? Mhm. Und jetzt mach das Licht aus. Maligne Struktur, pilozytisches Astrozytom, von Schnellwuchs auszugehen, Pfirsichkern groß, Lage Kleinhirn zentral. Margaret? Sie können den Jungen sofort reinschicken, sobald er da ist. Und verbinden Sie mich bitte mit der neurochirurgischen Abteilung in Burst. Margaret. Margaret, hören Sie. Der Junge muss... Wo steckt sie denn bloß wieder? Also, falls Sie mich meinen... Oh, Entschuldige, du bist schon da. Die Tür stand offen und im Vorzimmer war niemand und da... Schon gut. Setz dich erstmal. Mike, ich habe nun die Ergebnisse des Radiologen vorliegen. Und leider habe ich schlechte Nachrichten. Sobald deine Mutter hier ist, erzähle ich dir mehr. Erzählen Sie ruhig. Ich brauche meine Mutter nicht dafür. Du vielleicht nicht, aber ich. Bei Minderjährigen müssen die Eltern bei gewissen Diagnosen anwesend sein. So wie bei einem Astrozytom? Was? Das haben Sie doch gerade gesagt, oder? Das ist ein Gehirntumor, stimmt's? Also, ja. Werde ich davon sterben? Mike, bitte ruf jetzt deine Mutter an. Aber wenn ich es jetzt eh schon weiß, warum sollte meine Mutter sich dann überhaupt noch die Mühe machen, herzukommen? Krankenhäuser liegen ja nicht so. Das habe ich gemerkt. Dann ist es vielleicht das Einfachste, wir machen das unter uns aus. Also, zunächst mal das Wichtigste. Die Angelegenheit ist operabel. Aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Und angenommen, ich lasse mich nicht operieren, würde ich dann sterben? Wenn du es nicht tust, könntest du sterben. Wahrscheinlich sogar. Nein, ohne die OP würdest du sicher sterben. Definitiv. Wie schnell? In ein paar Monaten. Vielleicht früher, vielleicht später. Gut zu wissen. Vielen Dank, Herr Doktor. Also, entweder Jesus hatte nicht viel zu tun dieser Tage, oder er war einfach gottverdammt schnell. Aber es kam noch besser. Auf dem Sportplatz entdeckte ich die drei Jungs aus der Schule, die mich immer wegen meines Namens verarschten. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was das ist. Ein Mike Tyson-Alarm. Das bin ich Ihnen noch schuldig. Ich muss zugeben, dass ich in diesem Moment zum ersten Mal ein bisschen stolz auf meinen Namen war. Ich sah schon die Schlagzeile in der Zeitung vor mir. Mike Tyson verprügelt Minderjährige. Yeah! Ich weiß ja nicht, was da heute in dich gefahren ist. Wieso? Deine Wutattacke hat dazu geführt, dass einer unserer Schüler einen seiner Zähne verloren hat. Klassenbester. Und dazu noch Sohn des Elternbeiratsvorsitzenden. Vielleicht war es ja nur ein Milchzahn. Jetzt hör mir mal zu. Dies hier ist eine freundliche Schule. Und die, die partout nicht nett sein wollen, die wollen wir auf unserer Schule nicht haben. Verstanden? Ja. Das heißt, du wirst dich bei ihnen entschuldigen? Nein. Es käme nicht von Herzen. Ist das dein letztes Wort? Ja. Ganz wie du willst. Dann habe ich keine andere Wahl, als dich für zunächst 2 Wochen vom Unterricht zu suspendieren. Einverstanden. Der Rauswurf war natürlich ganz in meinem Sinne. Schließlich gab es jetzt wichtigere Dinge zu tun. Junger Mann. Ja, also, ich interessiere mich für Särge und würde mich gern nach Ausstattungen und Preisen erkundigen. Darf ich fragen, warum? Gab es einen Todesfall in deiner Familie? Nein, es ist mehr ein allgemeines Interesse. Bist du etwa einer von diesen Gothic-Typen? Nein, ich möchte nur... vorbereitet sein. Sehr vernünftig. Die meisten Menschen machen ja um jegliche Art der Vorbereitung einen großen Bogen. Und wer muss das am Ende ausbaden? Leute sterben nun mal. Das ist doch nicht meine Schuld. Welcher der Särge ist denn Ihr persönlicher Favorit? Ganz klar, der Forever Eden. Wieso? Außen? Edler Nussbaum. Griffe? 18 Karat Gold. Und innen? Italienischer Brokat. Aber den kauft natürlich niemand. Der Tod ist den Leuten nichts mehr wert. Und welchen Sarg kaufen die Leute? Das hier ist mein Bestseller. Für die Ahnen und Ungeliebten. $99. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, um auf ein besseres Modell zu sparen. Möglicherweise. Aber nicht unbedingt. Da hast du recht. Man weiß ja nie, wen es als Nächsten erwischt. Da ich auf keinen Fall arm und ungeliebt unter der Erde liegen wollte, beschloss ich mir selbst, einen Sarg zu bauen. Holz gab es in Faintwood ja genug. Und eins und zwei und drei. Moment mal bitte. Kann ich dir helfen? Und da war er wieder. Der Engel. Strahlend hell leuchtend. Alles in Ordnung? Diesmal entpuppte er sich allerdings nicht als Deckenlampe, sondern als die Lehrerin meiner Therapiemaßnahme. Ich suche einen Kurs. Lebensbejahende Maßnahme? Ja. Komm rein, ich bin Miranda. Mike. Komm. Entschuldigung, aber ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Bändertanzen kommt in meinen Kurs bestimmt nicht vor. Was hast du gegen Bändertanzen? Ist außerdem der einzige Kurs, den es gibt. Also los, pinkes oder lila Band? Aber ich habe meine Sportsachen vergessen. Ich komme einfach nächste Woche wieder, okay? Nee, nichts. Deine Jeans ist weit genug. Das ist Mike. Hallo. Hallo, Mike. Hallo. Und hoch die Bänder. Und rechts und links und rechts und Schlangenlinie. Ja, sehr gut, Margaret. Und wieder rechts und links und rechts und links und Schlangenlinie. Und jetzt alle im Kreis, auf zur letzten Runde. Los, Mike, schneller. Und eins und zwei und drei. Großartige Performance, Mike. Aber jetzt lass uns bitte weitermachen. Was ist das denn? Was ist mit ihm? Hey, komm, steh auf. Ist er tot? Unsinn, atmet noch, Puls hat er auch noch und macht schon wieder die Augen auf. Alles in Ordnung? Ja. Alles in Ordnung. Wir sollten trotzdem einen Krankenwagen rufen, für alle Fälle. Nein, auf keinen Fall. Mein Sohn, meines Cousins ist mal was Ähnliches passiert. Ich will keinen Krankenwagen. Mein Plan, an einem Gehirntumor zu sterben, konnte natürlich nur aufgehen, solange keiner herausfand, dass ich überhaupt nicht zur OP angemeldet war. Ein Krankenwagen bedeutete gefährliches Terrain. Aber mach uns nicht verantwortlich, wenn da noch was nachkommt. Versprochen. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Bis nächste Woche, Mike. Miranda? Ja? Kann ich dich was fragen? Klar. Könntest du mir dein Auto leihen? Mein Auto? Ich muss nur etwas besorgen und dein Auto würde sich ausgesprochen gut für den Transport eignen. Würdest du mich denn vor nach Hause bringen? Klar. Aber ich habe gar keinen Führerschein. Und wer soll dann das Auto fahren? Ich dachte, du vielleicht. Ich. Ist doch deins. Ist das dein Trick, um Mädchen aufzureißen? Ich habe keine Tricks. Dann laufen sie dir einfach so hinterher. Ich interessiere mich nicht für Mädchen. Bist du schwul? Ich bin überhaupt nichts. Das sollte ich auch mal versuchen. Das erspart einem sicher jede Menge Ärger, oder? Kann sein. Bleibt aber noch genug anderer übrig. Mir ist jeder Ärger lieber als Männerärger. Vielleicht brauchst du nur ein paar bessere Tricks? Ich glaube eher, ich brauche einen Trikometer. Was? Ja, ganz einfach. Meine Tricks klappen dann nur noch bei den richtigen Männern. Bei den anderen eben nicht. Erfinde es doch. Das wäre mit Sicherheit der Hit. Vielen Dank. War eine große Hilfe. Nicht zu danken. Wieso starrst du mich so an? Stimmt irgendwas nicht? Nein. Alles okay. Du könntest nur vielleicht mal wieder einen Haarschnitt gebrauchen. Was bitte? Nichts. Vergiss es einfach wieder. Ich soll mir meine Haare schneiden. Entschuldigung, ich hab nur laut gedacht. Aber du meinst es ernst, oder? Ich hab einen Blick dafür. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Danke. Meine Mutter ist Friseurin. Aha, das heißt, eigentlich sehe ich okay aus und du wirfst mich hier nur als Kundin an? Nein, nein. Geh zu Ramona. Ist billiger. Gar nicht schlecht. Aber nicht schlechter Sache. Mike! Etwas Öl könnte helfen. Wo steckst du denn? Hast du dich wieder im Schuppen eingesperrt? Komm! Wir müssen los! Wohin? Zum Supermarkt! Ja, ich komme. Denkst du eigentlich, Frank kann sich noch an uns erinnern? Wieso fragst du mich das? Weil ich das gerne wissen würde. Sag mal, kommt das von dieser Therapie? Du darfst diesen Leuten auf keinen Fall etwas Persönliches erzählen. Die können das jederzeit gegen dich verwenden. Was glaubst du? Was? Wer manchmal an uns denkt. Das ist mir sowas von egal. Weißt du denn, wo er jetzt wohnt? Mike, ich würde jetzt gerne in Ruhe einkaufen, ja? Das ist doch nur eine ganz normale Frage, Nein, Mom. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Vergiss ihn einfach. Manche Leute haben einen Vater, andere nicht. So ist das nun mal. Was ist denn das für ein Brief? Ach, nur von der Schule. Aha. Und was wollen die? Keine Ahnung. Ja, dann guck doch mal nach. Sie brauchen eine Unterschrift. Ja, okay. Und wofür? Bei mir fällt in den nächsten 2 Wochen der Unterricht aus. Wieso das denn? Du musst nur unterschreiben, dass du damit einverstanden bist. Hier unten. Ja, ich bin aber nicht einverstanden. Die können da nicht einfach so den Unterricht ausfallen lassen. Mike, warte mal, gehst du bitte? Sonst brennt mir ja alles an. Und gib mir sofort diesen Brief. Aber... Her damit. Hallo? Guten Tag. Hier spricht Mary Sullivan, Krankenhaus Burst, neurologische Abteilung. Spreche ich mit Familie Tyson? Nein. Tut mir leid, da müssen Sie sich verwählt haben. Du bist von der Schule geflogen? Nur für 2 Wochen. Nur für 2 Wochen? Was soll das heißen, nur für 2 Wochen? Was hast du angestellt? Ich hab mich geprügelt. Soll das ein Witz sein, ja? Hallo? Guten Tag, Mary Sullivan am Apparat, Burst District Hospital. Ich würde gerne mit den Eltern von Mike Tyson sprechen. Er hat hier im Krankenhaus nämlich einen wichtigen Termin verpasst. Hier ist aber kein Krankenhaus. Gib mir sofort den Hörer. Wie Sie sich vielleicht anhand der Uhrzeit denken können, sind wir gerade beim Abendessen, ja? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich esse mein Essen ganz gerne, wenn es noch warm ist. Deswegen wäre ich Ihnen, hören Sie mir zu, sehr, sehr dankbar, wenn Sie so nett sein könnten, uns nicht weiter zu belästigen. Dankeschön. Mike, ich sage nur H-A-U-S-A-R-E-S-T. Hast du das verstanden? Hausarrest. Du hast ein R vergessen. Hausarrest schreibt man mit 2 R. Schreib es, wie du willst. Hauptsache, du bleibst von der Tür weg. Alles in Ordnung, nur weil in der Zeitung stand, dass du gestorben bist. Das war ein Druckfehler. Ziemlich lang für einen Druckfehler. Kann ich vielleicht reinkommen? Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe Hausarrest. Aha. Aber das Fenster in der Küche, das kann ich dir aufmachen. Wo ist deine Mutter? Unterwegs. Was macht sie? Arbeiten? Im Sägewerk. Was ist das denn? Synth? Das ist Frank. Ich weiß, dass das Frank ist. Warum hast du ihn hereingelassen? Hi. Was bildest du dir ein? Hier. Ein Freund hat mir diese Todesanzeige geschickt. Das ist ja interessant. Dein Kind muss erst sterben, bevor du dich hier blicken lässt. Ich kann ja nur nirgends einen Toten entdecken. Kannst du mir bitte erklären, was los ist? Was soll schon los sein? Kürzlich hat sich jemand einen Scherz erlaubt und eine falsche Todesanzeige in die Zeitung gesetzt. Vielleicht jemand, der sich über den Jungen lustig machen wollte, der keinen Vater hat. Das ist alles. Hast du das geschrieben, um mich hierher zu locken? Ja. Sag mal, hast du sie noch alle? Raus hier! Vorher sprichst du mit mir! Mom, tu das Gewehr weg! Cynthia, hey, das ist doch lächerlich! Ich meine es ernst, Frank! Raus hier! Okay. Cynthia, ganz ruhig. Ich geh schon. Und hier! Dein Gewehr! Hast du vergessen? Wag es bloß nicht, dich hier noch einmal blicken zu lassen! Dieser Vollidiot! Hätte besser mal vorher anrufen sollen, anstatt nach 13 Jahren einfach vor der Tür zu stehen. Klar, es ist immer jemand anderes schuld. Warte! Fährst du schon wieder? Ich würde sagen, Cynthia war ziemlich eindeutig. Das mit dem Gewehr solltest du nicht überbewerten. Nee. Es sind nur Platzpatronen drin. Wo wohnst du eigentlich? In Nugget. Nugget? Ja, weit bin ich nicht gekommen. Bis Nugget. Sollen wir ein Bier... Ich meine, sollen wir eine Cola trinken gehen? Bitte sehr. Danke. Auf dich. Und darauf, dass du nicht tot bist. Und? Hast du eine neue Familie? Nein. Nein? Nein. Wieso nicht? Wahrscheinlich bin ich nicht der Typ dafür. Hast du denn mal an uns gedacht? Natürlich. Wann? Immer mal wieder. Wann genau? Hey, wieso ist das wichtig? Weißt du, wann mein Geburtstag ist? Oh. Was soll das? Können wir sich einfach ganz normal unterhalten, ohne dass du mich dabei verhörst? Ich weiß, dass es Winter war. Dein Geburtstag ist im Winter, oder? Vielen Dank für die Cola, Frank. Schöner Platz, nicht wahr? Ja. Bist du denn generell auf der Suche nach einem Einzelgrab oder denkst du an eines für die ganze Familie? Weiß nicht. Es ist immer sehr gut, wenn wir das im Vorhinein wissen, denn wenn wir mit einem Einzelgrab beginnen und dann will auf einmal doch die ganze Familie zusammenliegen, müssen wir hin und her räumen und da hat dann wirklich niemand Freude dran. Ein Einzelgrab. Sicher? Ja. Das solltest du dir noch mal gut überlegen. Auch wenn es zu Lebzeiten Streit gibt in der Familie, der Tod bringt uns alle wieder zusammen. Glaub mir. Alle Damen, wenn Sie das tragen, wenn Sie abends gehen, da sehen Sie jemand. Da werden Sie wahrgenommen. Ja? Da sich hi. Hast du ihn gefunden? Ja. Und? Hat er dir gesagt, wo er jetzt wohnt? In Nugget. Arschloch. An ihren Augen und der verwischten Schminke und an den roten Flecken auf ihren Wangen konnte ich sehen, dass sie geweint hatte. Und irgendwie machte mich das traurig. Kinder? Sag nein. Hoffentlich stimmt das. Typen wie ihm sollte man am besten einfach ein Kondom an den Schwanz tackern. War er nett? Wie nett? Früher, als du ihn kennengelernt hast. Ja, klar. Aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Wo ist er jetzt? Wieder weg, glaube ich. Ja, was sonst? Mich wundert, dass er überhaupt hier war. Eigentlich habe ich nicht geglaubt, ihn je wiederzusehen. Ich auch nicht. Ich weiß, wir machen das sonst nicht, aber dürfte ich dich einmal kurz umarmen? Weil es wichtig ist, dass ihr ebenfalls lernt, euch in Harmonie mit eurer Umwelt zu bewegen, tanzen wir heute als Paare. Jeder sucht sich einen Partner, möglichst in derselben Größe. Mike, was machst du? Wir sind eine ungerade Zahl. Ich setze am besten aus. Auf gar keinen Fall. Lehrer zählen auch. Komm. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Genau so. Denkt alle daran, damit das mit dem Tanzen klappt, nie nach unten gucken, immer in die Augen eures Gegenübers. Nicht auf eure Füße und auch nicht in den Ausschnitt eurer Tanzpartnerin. Oh, Entschuldigung. Macht nichts, ich nehme es als Kompliment. Hey. Hallo. Was machst du noch hier? Ich wollte mit dir reden. Es tut mir leid, falls ich gestern das Falsche gesagt habe. Hast du? Wie wär's, wenn wir einfach nochmal von vorne anfangen? Von vorne? Ja, von vorne. Hi, du musst Mike sein. Ich bin Frank, dein Vater. Hi. Du kannst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, aber ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hi. Sollen wir was zusammen unternehmen? Was? Ich hab keine Ahnung. Was machen die anderen Jungs hier denn so mit ihren Vätern? Die gehen angeln? Ich angel nicht. Was noch? Sie gehen schießen. Super. Lass uns schießen gehen. Aber ich kann gar nicht schießen. Na, dann zeige ich's dir. Abgemacht. Was ist mit morgen früh? Da arbeitet Cynthia. Morgen früh ist gut. Okay. Ich muss jetzt rein. Morgen früh. Oh. Hi, Mom. Ich habe euch durchs Fenster gesehen. Was will er noch hier? Ich glaube, er will nur reden. Reden? Frank? Nicht mit jedem, wie es scheint. So. Hast du die Dosen im Visier? Aber Achtung, das sind keine Platzpatronen dieses Mal. Warte, nicht so. Leg den Kolben gegen deine Schulter. Richtig gut gegendrücken. So, ja, sonst haut's dich um. Ja, was ist? Hast du Cynthia eigentlich mal richtig gemocht? Ja, sicher. Ich war verrückt, Maria. Wirklich? Ja. Wir hatten unglaublich viel Spaß zusammen. Cynthia ist eine tolle Tänzerin, die... Gib mal das Gewehr. Yeah! Nicht schlecht, oder? Cynthia hat das nicht verstanden. Sie wollte dran arbeiten, aber diese Art Arbeit liegt mir nicht. Ah, Mist. Und deswegen bist du abgehauen? Ich war für ein paar Wochen unten im Süden für einen Straßenbaujob. Und an dem Tag, als ich eigentlich zurückfahren sollte, habe ich es einfach nicht gemacht. Ich habe sie nie mehr angerufen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht getan. Hier, jetzt du. Wow! Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ein Versuch ist es wert. Rate mal, was es zu essen gibt. Mike, was soll das? Du kannst Frank nicht einfach so mitbringen. Ich weiß. Deswegen wollten wir dich fragen, ob es okay ist. Hör zu, Cynthia. Mike hatte diese Idee, dass wir drei heute zusammen hier... Wir drei? Es gibt kein Wir drei, Frank. Mom, vielleicht will Frank sich ja auch entschuldigen. Entschuldigen? Nein. Ich bin hier, weil Mike mich eingeladen hat, aber ich glaube, ich gehe besser wieder. Eine sehr gute Idee. Im Wiedergehen bist du ja schließlich Weltmeister. Cynthia, wenn du unglücklich bist, tut mir das leid. Aber gib mir nicht die Schuld dafür. Der Plan, meine Eltern wieder an einen Tisch zu bringen, war hiermit grandios gescheitert. Schlimmer konnte es kaum noch kommen, dachte ich. Was ist? Guten Tag. Ich bin Mikes Arzt aus dem Krankenhaus. Sind Sie der Vater? Ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Der Moment für Plan B war gekommen. Mike! Mach bitte die Tür auf! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Doch! Ich akzeptiere das aber nicht! Cynthia, bitte! Es geht ja nicht um dich! Aber sicher geht es hier um mich! Der Junge ist mein Leben! Mike! Das stimmt aber was nicht mit deinem Leben! Hast du wirklich nicht gemerkt, dass es ihm nicht gut geht? Mensch, guckst du ihn denn nicht an, morgens beim Frühstück? Sicherlich öfter als du. Komm schon, Mike, mach die Tür auf. Mach jetzt diese verdammte Tür auf! Gut, dann eben anders. Er ist weg. Das Fenster. Ja. Hier, was ist das? Ein Brief. Warte. Ihr habt... Was? Ihr habt nicht das Recht, über mein Leben zu bestimmen. Es ist meins. Als ich in diesem Moment zu Fuß die Stadt verließ, merkte ich, dass mein gefühlter Plan B gar keiner war. Ich hatte zwar einen großen Rucksack mit einem Zelt auf dem Rücken, aber mein Kopf war einfach nur leer. Genießt du die frische Luft? Nein. Er heißt Jolly. Du weißt schon, aus For He's a Jolly Good Fellow. For He's a Jolly Good Fellow. For He's a Jolly Good Fellow. Ich kenne das Lied. Ach so. Hast du etwas auf dem Herzen? Angenommen, man glaubt etwas. Ja? Und dann bekommt man plötzlich doch Zweifel. Was macht man da am besten? Durchhalten, mein Sohn. Durchhalten. Zweifel sind etwas ganz Normales. Das Leben ist voll davon und stellt uns damit immer wieder auf die Probe. Wichtig dabei ist, lass dich nicht von diesen Zweifeln verwirren. Folge mit Zuversicht deinem eigenen Weg. Dann kommst du sicher ans Ziel. Das klingt logisch. Was machst du hier draußen? Wo willst du hin? Weg. Weit weg? Ja. Wie viele Kilometer? Viele. Wäre es dann nicht besser, mit dem Auto zu fahren? Ich habe aber kein Auto. Na und, das hat dich das letzte Mal doch auch nicht gestört. Ich möchte aber gern allein sein. Klingt nach einer Zwickmühle. Wieso? Ja, wenn du zu Fuß gehst, bist du zwar allein, schaffst dann aber kaum jetzt 5 Kilometer in der Stunde. Würde ich dich mit dem Auto mitnehmen, müsstest du zwar meine Gesellschaft in Kauf nehmen, aber dafür wärst du ungefähr 20 Mal so schnell. Also gut. Unter einer Bedingung. Keine Fragen. Klingt nach einer langweiligen Fahrt. Warum? Weil wir ohne Fragen nicht miteinander reden können. Dann reden wir eben nicht. Scheiße! Was war das denn? Ein Reh. Tot. Und jetzt? Wir ziehen es von der Straße weg und rufen morgen früh den Förster an. Aber dann liegt es ja hier die ganze Nacht alleine. Tod ist tot. Hi. Na? Gibt's hier was zu essen? Tiefgekühlte Burger. Und die kann ich für euch in der Mikrowelle warm machen. Klingt gut. Ja, da war noch. Wohin seid ihr unterwegs? Und jetzt ist er vorbei. Wissen wir noch nicht. Ihr seid nicht von hier, stimmt's? Nicht direkt. Verstehe. Nur weil vorhin hat hier eine Frau angerufen, die ihren Sohn sucht. Und dann, da dachte ich, das könnte vielleicht dieser Junge hier sein. Nee, er ist weise. Leider ja. Naja, dann kann er es wirklich nicht sein. $8.67. Also, was ist los mit deinen Eltern? Verstehe. Verbotene Frage. Gut, dann erzähle ich dir eben von meinen. Was? Sie sind schrecklich. Aber sie können nichts dafür. Meine sind Diktatoren. Was machen denn Diktatoren? Sie diktieren. Mischen sich in dein Leben ein. Aber dafür sind Eltern noch da. Sie nennen es Liebe. Ich finde, sie sollten sich ein anderes Wort dafür ausdenken. Also dann. Du gehst? Ja. Ich meine, du musst jetzt bestimmt zurückfahren, oder? Nein, ich muss jetzt schlafen. Und wo willst du schlafen? Ich hatte gehofft, du teilst dein Zelt mit mir. Hast du genug Platz? Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass es ein Einmannzelt ist. Von einem Alleinreisen habe ich nichts anderes erwartet. Macht nichts. Mein Kopf passt nicht mehr rein. Jetzt kann ich immer in die Sterne sehen. Guck mal, da steht Hello. Wo? Da. Das O sehe ich nicht. Bei mir steht nur Hell. Wie Hölle. Na, der Himmel grüßt eben nicht jeden. Du, Miranda. Was würdest du sagen, wenn ich sterben würde? Ich würde sagen, cool. Dann habe ich das Zelt ganz für mich allein. Und was würdest du sagen, wenn ich sterben würde? Keine Ahnung. Warum solltest du sterben? Ich mag dich wirklich, Mike Tyson. Aber du hast auch eine kleine Schraube locker, das weißt du, oder? Klar. Deswegen bin ich ja in Therapie. Sie lassen mich dort im Kreis tanzen, um die Schraube wieder einzudrehen. Und? Hilft das? Sehr sogar. Schlaf gut, Mike Tyson. Du auch, Miranda. Natürlich lernst du das. Autofahren kann jeder. Wirklich? Also, P bedeutet parken und D bedeutet fahren. Ja, und wie beim Tanzen auf gar keinen Fall auf die Füße gucken, sondern deinem Tanzpartner in die Augen. Also, das ist in diesem Fall die Straße. Alles klar. Wow, wir fahren. Wohin überhaupt? Zum Baden? Ich rieche nach altem Einmannzelt. Kann ich dich vorher noch was fragen? Klar. Wie locker glaubst du, ist sie? Deine Schraube? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Eine 10 kann es nicht sein, sonst wäre sie schon längst rausgefallen. Vielleicht ist sie das ja. Hier, big up, da ist ein See. Lass mich raten. Und was? Du hast große Lust, ins Wasser zu gehen, aber es ist dir peinlich, weil du keine Badehose dabei hast, oder? Und es wäre dir fast genauso peinlich, wenn ich jetzt schwimmen gehe und du müsstest mich nackt sehen, ha? Aber Ich gehe jetzt trotzdem schwimmen und wenn es dir was ausmacht, dann schau einfach nicht hin, okay? Und so ging ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Mädchen baden. Um genau zu sein, nackt baden. Es war unbeschreiblich. So viel konnte ich spüren, trotz lockerer Schraube und leerem Kopf. Miranda war magisch. Guck mal! Und wunderschön. Hier kann man wieder stehen. Miranda? Ja? Denkst du, es wäre okay, wenn ich einmal deine Brüste berühren würde? Es muss auch gar nicht lang sein. Keine Fragen. Oder? Stimmt. Dann entscheide ich selbst. Es war wundervoll. Mirandas Brüste fühlten sich an wie ein Stück Rinderfilet eingewickelt in ein Daunenkissen. Und während ich Mirandas Körper ganz nah bei mir fühlte, wurde es mir klar. Mir wurde alles klar. Alles, was mit dem Leben und dem Sterben und dem Nichtsterben und dem Nichtleben zu tun hatte. Mir wurde klar, dass für niemanden das Leben einfach war. Und dass es genau darum ging, mitzumachen, solange man kann. Miranda, wir müssen los. Wohin? Erzähl ich dir im Auto. Okay. Beeil dich. Wer zuerst im Auto ist, darf fahren. Ah, Mist, diese Hose. Immer nach oben schauen beim Laufen, Mike Tyson. Miranda? Miranda, hörst du mich? Miranda, sag doch was. Miranda, hey, wach auf. Von einem Lieferwagen erfasst, sofort bewusstlos, mehrere Rippenbrüche, innere Verletzungen möglich. Sauerstoff, schnell. Miranda, ich bin bei dir. Hörst du? Ich bin bei dir. Danke, dass du mich nicht liegen lässt. Straßenrand. Was? Was sagst du? Es tut mir leid. Was? Sie hat es nicht geschafft. Das war nicht fair. In dem Moment, in dem ich mich für mein Leben entschieden hatte, hatte sie ihres verloren. Mein Kopf war eine Bombe und ich wollte nicht dabei sein, wenn er zerspringt. Ich setzte mich in Mirandas Auto. Mit Plan C. Doch dann musste ich daran denken, was Miranda in meiner Situation gemacht hätte. Als ich ausstieg, hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben die Welt klar zu sehen. Skalpell. Danke. Kupfer. Schere. Blutdruck. Ihr könnt gleich wieder aufhören. Nochmal falle ich nicht auf diesen Trick rein. Mike. Hallo. Hi, Mom. Hey, Mike. Ich habe das mit Miranda gehört. Ich wusste gar nicht, dass ihr Freunde wart. Der Grabstein gefällt mir. Kannst du es lesen, von da, wo du bist? Miranda House. Tod ist tot. the girl, my Trudy, yeah. You are 100 out of 10. And if I had a wish to wish, I'd wish to kiss you, kiss you, kiss. But now you are gone to a place I don't belong. But now you are gone to a place I don't belong. You gone, so are you, rosy cheeks, your happy smile, your eyes so green. I won't forget 'em all my days, they will be with me all my way. Und noch was. Wegen dem Laub musst du dir keine Sorgen machen. Ich kümmere mich drum. And when I see you once again, tell you how the world did end. When I see you once again, tell you how the world did end. Coconut Hero von Elena von Sauten. You are the girl, my Trudy, yeah. You are 100 out of 10. And if I had a wish to wish, I'd wish to kiss you, kiss you, kiss. Es sprachen Mike Tyson, Robert Alexander Bär, Miranda, Natalia Rutsiewicz, Cynthia, Tanja Schleif, Frank, Thomas Balu Martin, der Pfarrer, Ernst August Scheppmann, der Bestatter, Rainer Hohmann. In weiteren Rollen Bernd Hahn, Martin Bross, Claudia Mischke, Heribert Malchers, Gisela Keiner, Franziska Arndt, Maximilian Hillbrand und andere. Musik Richard Bargel. Technische Realisation Günter Kaspar, Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Ursula Schregel. Dieses Hörspiel bieten wir auch zum kostenlosen Download an. Im WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de.